morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. The Apostle John continues, we gazed upon him and heard him speak. Der Apostel Johannes fährt fort, wir haben ihn bestaunt und ihn sprechen gehört. I really like how the Passion translates it here and uses the actually word gaze. Mir gefällt sehr, wie die Passion-Übersetzung es hier ausdrückt, indem hier das eigentliche Wort bestaunen verwendet wird. Because it's a different if you just glance at somebody or if you actually gaze at somebody. Denn es ist etwas anderes, ob man jemanden nur flüchtig anschaut oder ob man ihn tatsächlich bestaunt. And in the original Greek, the word actually means to behold, but it has also the meaning of looking with admiration. Im griechischen Original bedeutet das Wort eigentlich anschauen, aber es hat auch die Bedeutung von mit Bewunderung betrachten. And of course, as we study the life of the Apostle John, we know that he had an incredible admiration for Jesus. Wenn wir uns mit dem Leben des Apostels Johannes befassen, wissen wir natürlich, dass er Jesus unbeschreiblich bewunderte. Let me ask you a very simple question, which I hope you can answer with yes. Ich möchte dir eine ganz einfache Frage stellen, die du hoffentlich mit Ja beantworten kannst. Are you spending time every single day gazing at Jesus? Verbringst du jeden Tag Zeit damit, Jesus zu bestaunen? Are you every single time spending time to admiring his beauty? Verbringst du jeden Tag Zeit damit, seine Schönheit zu bewundern? It is so important that we understand that as much as you choose to admire, as much you will experience him. Es ist so wichtig, dass du verstehst, dass du ihn in dem Maße erleben wirst, wie du dich dafür entscheidest, ihn zu bewundern. For me, it's a very sad thing that a lot of Christians, they look to Jesus and not at Jesus. Für mich ist es sehr traurig, dass viele Christen in Richtung Jesus schauen, aber sie schauen ihn nicht wirklich an. Let me explain to you the difference. Ich möchte dir den Unterschied erklären. I can look to Jesus for help when I'm in trouble. Wir können zu Jesus schauen, um Hilfe zu erhalten, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. In difficult times we know where to run to. Ah, Jesus, please help me. I'm looking to you for help. In schwierigen Zeiten wissen wir, wohin wir uns wenden können. Ah, Jesus, bitte hilf mir. Ich schaue zu dir, um Hilfe zu erhalten. But the very meaning of the Greek word to gaze upon somebody, aber die eigentliche Bedeutung des griechischen Wortes jemanden zu bestaunen ist, it has the meaning that you don't want anything from the person. You're just admiring the beauty of this person. Dass man nichts von dieser Person will. Man bewundert einfach nur die Schönheit dieser Person. I'm known as a person who spends a lot of hours awake during the night. Ich bin dafür bekannt, dass ich nachts viele Stunden wach bin. Many times at night I was laying in my bed and I just wanted to stay in bed while I was awake to pray a little. Oft lag ich nachts in meinem Bett und wollte einfach nur im Bett bleiben, solange ich wach war und ein wenig beten. The only thing I did is just staring at Debbie. Das einzige, was ich tat, war Debbie anzustarren. She was sound asleep, so I didn't want anything from her. Sie schlief tief und fest, ich wollte nichts von ihr. Just gazing at her thinking, "Oh my God, she is so beautiful." Ich bestaunte sie nur und dachte, "Oh mein Gott, sie ist so schön." I think it is sad if Christians have a relationship with Jesus that they only look to him. To get something. Ich finde es traurig, wenn Christen eine Beziehung zu Jesus haben, in der sie nur auf ihn schauen, um etwas zu bekommen. John said, we gazed at him, we admired him. Johannes sagt, wir haben ihn bestaunt, wir haben ihn bewundert. My dear friend, let me explain to you how you do that in everyday life practically. Mein lieber Freund, ich möchte dir erklären, wie du das im Alltag praktisch umsetzen kannst. There is a couple of different ways that you can practice this. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu üben. The first way is to keep saying, Jesus, you are so beautiful. Die erste Möglichkeit besteht darin, immer wieder zu sagen, Jesus, du bist so schön. And keep expressing your admiration to him. Und deine Bewunderung für ihn immer wieder zum Ausdruck zu bringen. The more you express your admiration for Jesus, the more you will see his beauty. Je mehr du deine Bewunderung für Jesus zum Ausdruck bringst, desto mehr wirst du seine Schönheit sehen. I was a person who never really had any eyes for art. Ich war jemand, der nie wirklich ein Auge für Kunst hatte. When I was in school, I failed the art class every year. In der Schule habe ich jedes Jahr im Kunstunterricht versagt. It was just something that I didn't really care about. I loved to be active. Es war einfach etwas, das mir nicht wirklich wichtig war. Ich war gerne aktiv. So in physical education I was also very always really good, but in art that wasn't my thing. Im Sportunterricht war ich immer richtig gut, aber Kunst war nicht mein Ding. One of the most boring things for me to do was when I was traveling and I had to go to some art museum with somebody. Eine der langweiligsten Sachen für mich auf Reisen war, mit jemandem in ein Kunstmuseum zu gehen. I used to think art is a waste of money, it's a waste of time. Ah, the artists, they're just pulling some stuff together, it doesn't make sense and take a lot of money for it. Ich dachte immer, Kunst sei eine Geldverschwendung und Zeitverschwendung. Ach, die Künstler stellen einfach nur ihre Sachen zusammen, das ergibt keinen Sinn und sie nehmen eine Menge Geld dafür. And then I married Debbie. Dann heiratete ich Debbie. In Debbie's life there are two or three generations of artists. In Debbies Familie gibt es zwei oder drei Generationen von Künstlern. And Debbie also likes to paint. Und Debbie malt auch gerne. Debbie has this incredible eye for beauty. Debbie hat dieses erstaunliche Auge für Schönheit. For me, put a Jesus chair in the room, put a couch there and I'm happy. Mir reicht ein Jesusstuhl im Zimmer und eine Couch und ich bin glücklich. Nothing has to combine, nothing has to match. Who cares what colors are in there? Nichts muss kombiniert werden, nichts muss zusammenpassen. Wen interessiert es, welche Farben da sind? And through Debbie, I learned to actually love beautiful, creative things. Durch Debbie habe ich gelernt, schöne, kreative Dinge tatsächlich zu lieben. When you travel with Debbie, she will stop and she will take pictures because she sees things that other people don't even see. Wenn man mit Debbie unterwegs ist, hält sie an und macht Fotos, weil sie Dinge sieht, die andere Menschen nicht sehen. And do you know how I actually became to enjoy art? Weißt du, wie ich dazu gekommen bin, Kunst zu genießen? By consciously and intentionally deciding to gaze upon things. Indem ich mich bewusst und absichtlich dafür entschieden habe, Dinge zu bestaunen. Practically, you need to choose to just say, Jesus, my goodness, you're so beautiful, and then your eyes will open to his beauty. Praktisch gesehen musst du dich dafür entscheiden zu sagen, Jesus, meine Güte, du bist so schön, und dann werden sich deine Augen für seine Schönheit öffnen. There is also another way to do that. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, dies zu tun. You're going to look carefully and read carefully through the Gospels. Nämlich die Evangelien sorgfältig zu lesen. And then you see how beautifully Jesus acted towards the sick, towards the broken, towards the children. Dann siehst du, wie schön Jesus sich gegenüber den Kranken, den Gebrochenen, den Kindern verhalten hat. And then you stop and you gaze, you say, Jesus, you didn't condemn the woman caught in adultery. Wow, you were so incredible. Dann hältst du inne und staunst. Du sagst, Jesus, du hast die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, nicht verurteilt. Wow, du bist so außergewöhnlich. Don't read the Gospels for information. Read it to see the beauty of Jesus. Lies die Evangelien nicht, um Informationen zu erhalten, sondern um die Schönheit Jesu zu sehen. Read it so that you can learn how to live your life well as you take Jesus as a model. Lies sie, damit du lernen kannst, dein Leben gut zu leben, indem du Jesus als Vorbild nimmst. No wonder John knew Jesus so well because he decided to gaze upon him. Kein Wunder, dass Johannes Jesus so gut kannte, weil er sich entschied, ihn zu bestaunen. I will see you guys tomorrow. Bis morgen.